Jedem Deutschen kann nur empfohlen werden, seine Augen zu öffnen, damit er den Freimaurer erkennt und ihn abwehrt. Dies erscheint bei der großen Macht der Juden und Freimaurer nicht leicht zu sein, doch ich meine, nach dem Lesen dieser Schrift wird es dem freien Deutschen und dem gebundenen Freimaurer leicht werden, das Wesen der Freimaurerei endlich zu erkennen. Es bedarf dann allein des Willens, Herr der Freimaurerei zu werden, und mit ihrer großen Macht ist es aus. Der Deutsche muss nur durch Gesetz und Satzung dafür sorgen, dass kein Freimaurer eine führende Staats- oder Beamtenstellung oder sonst irgendeine Stellung des öffentlichen und des Vereinslebens inne und jeder Freimaurer seine menschliche Vollkommenheit durch ein äußeres Abzeichen kundzutun hat und dadurch kenntlich wird, wie der Jude an seiner Nase. Ich meine, das deutsche Volk hat ein Anrecht darauf, seine Vollkommensten, die ihm die Glückseligkeit bereiten wollen, doch endlich von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen und sie aus ihrer schamhaften Verhüllung in das richtige Licht zu stellen, das sie ja doch zu suchen vorgeben. In dieser richtigen Beleuchtung wird jeder Deutsche die Wahrheit meines vor einigen Jahren ausgesprochenen Wortes erkennen, dass aus den heutigen oberen 10.000 die Rettung des Vaterlandes nicht kommen kann, weil sie nämlich durch und durch verfreimaurert, verjudet und verjesuitet sind. Die wenigen Ausnahmen ändern an der Tatsache nichts. Siebentens. Die deutsche Freimaurerei, ein Glied der Weltfreimaurerei. Aus Vorstehendem ist es schon klar, dass zwischen den einzelnen Großlogen inhaltlich wirklich kein Unterschied besteht, der für den Profanen von Bedeutung sein könnte. So ist es auch auf der ganzen Erde. Die Großlogen erkennen sich gegenseitig als vollkommen und gerecht an und beruhen, wie wir noch näher erkennen werden, auf den gleichen jüdischen Grundlagen, den gleichen mündlichen Überlieferungen, den Landmarken und verfolgen überall das von ihr schon oft betonte gleiche Ziel. Es wäre überflüssig, irgendein weiteres Wort über die Tatsache zu verlieren, dass es tatsächlich nur eine Weltloge gibt, wenn nicht, allerdings wohl nur noch in Deutschland, zur Täuschung vieler gutgläubigen freien Deutschen und gebundener Freimaurer in der Öffentlichkeit gesagt würde, dass wenigstens die altpreußischen Großlogen eine Sonderstellung einnehmen. Von den humanitären Logen wird das auch gar nicht mehr behauptet. Um aber vollständige Klarheit zu schaffen, sei hier nochmal darauf eingegangen. Bruder Robert Fischer sagt in seinem Lehrlingskatechismus, der von dem Protektor aller deutschen Logen, Kaiser Friedrich III. Als Kronprinz 1875 besonders anerkannt wurde, daher auch wohl von den altpreußischen Großlogen nicht gut abgelehnt werden kann, klar und deutlich, Zitat, alle Brüder der Erde machen nur eine Loge aus, bilden nur eine Genossenschaft. Er führt im Einzelnen aus, Zitat, in einer Loge muss man aufgenommen sein, um Mitglied des Freimaurerbundes zu werden. Und damit ist, wenn eine Loge eine gerechte und eine vollkommene, eine allgemein anerkannte ist, auch der Weg gegeben in alle Logen des weiten Erdenrundes. Zitat Ende. Zum Beispiel aus dem rein jüdischen Bnei Bris und dem jüdischen Othello-Orden in die sogenannten christlichen altpreußischen Großlogen. Bruder Robert Fischer fährt fort, Zitat, deshalb werden ihm, dem Freimaurer, die Merkmale mitgeteilt, damit er sich, unkundig der Landessprache, in fremden Ländern als Jünger der königlichen Kunst zu erkennen gebe. So ist die Freimaurerei eine Gesellschaft, die nicht bindet an einzelne Länder und sich nicht verkettet mit einzelnen Nationen und in ihren wahren Gestaltungen weder Konfession noch Farbe unterscheidet. Wo der Druck der Hand sich bietet, wo das Zeichen gegeben wird, da öffnet sich das Herz des Maurers. Selbst Feind gegen Feind achten das große Not- und Hilfszeichen, das in äußerster Lebensgefahr vor Augen tritt und den Bruder erkennt, der seines Nächsten Hilfe bedarf, um vom Tode errettet zu werden. Alle Brüder der Erde machen nur eine Loge aus, bilden nur eine Genossenschaft, wo wir uns auch begegnen. Zitat Ende. Die einheitliche Leitung der Freimaurerei der Erde wird von den Brüdern Freimaurern pflichtgemäß bestritten, wie alles, was ihnen unbequem ist. Am 21. November 1888 schreibt der Großmeister des Großorient in Rom, Lemmy, an Albert Pike, den Großmeister des Höchsten Rates von Charleston, mit Sitz in Washington neben dem Weißen Hause, der Wohnung des Präsidenten, Zitat: Helfen Sie uns, Sie, deren Autorität die höchste ist, und unter Ihrer Initiative werden alle Logen Europas und Amerikas unserer Sache zur ihrigen machen. Sie, Pike, welcher mit Weisheit und Liebe die höchsten Mittelpunkte des allgemein freimaurerischen Bundes leiten. Zitat Ende. Aus diesen Aufzeichnungen geht für den Profanen die einheitliche Leitung der Freimaurerei der Erde einwandfrei hervor. Königliche Kunst, so nennt die Könige stürzende Freimaurerei ihre Geheimwissenschaft im Hinblick auf den Judenkönig Salomo. Was es damit für eine Bewandtnis hat, wird der Leser noch sehen. In Nordamerika gibt es besondere Negerlogen. Es werden aber Neger und Indianer nicht in die sonstigen Logen aufgenommen, obwohl die amerikanischen Logen ausdrücklich auf dem oben dargelegten Standpunkt stehen, und zwar unter dem Hinweis, Neger und Indianer wären nicht genügend gebildet. Eine größere Heuchelei kann man sich nicht denken. So wird auf das berechtigte Rassegefühl im Volke Rücksicht genommen. Ebenso wie es die altpreußischen Logen tun müssen, wenn sie sich christlich nennen, um der deutschen Judenabwehr Rechnung zu tragen. Auch der Deutsche Großlogenbund erklärte unter Mitwirkung der drei altpreußischen Großlogen, dass Verschiedenheit der Hautfarbe und Rasse kein Hindernis der Anerkennung einer Großloge sei. Die GLL von Deutschland schreibt in ihrer Zirkelkorrespondenz, Zitat: Jede einmal errichtete Universitas, also Großloge, hat dasselbe Recht und dieselbe Selbstständigkeit, sich ohne Einmischung fremder Elemente selbst zu regieren und die königliche Kunst fortzupflanzen, aber alle Universitäten sind gleichmäßig verpflichtet, den ihnen von alters her als königliche Kunst überlieferten rituellen und geistigen Inhalt festzuhalten und bilden dadurch, wie auch Nationalitäten sie spalten und Meere sie trennen mögen, eine dauernde geistige Einheit. Zitat Ende. Das Wort von der Spaltung der Freimaurerei durch Nationalitäten soll den Leser nicht täuschen. Er wird mit Meeren gleichgestellt, die wirklich nicht trennen. Der Profane muss nur wissen, wie er alles zu lesen hat. In einem anderen Jahrgang schreibt die Zirkelkorrespondenz, Zitat: Die Zwecke des Logenlebens auf dem ganzen Erdenrund sind überall dieselben und erfüllen sich an den einzelnen Mitgliedern in den kleinen Kreisen. Zitat Ende. Kapitelmeister Huber betont, Zitat: Wir erkennen jeden maurerischen Verband, solange er sich nicht von den Hauptgrundsätzen der Freimaurerei entfernt, als vollkommen gleichberechtigt an und pflegen brüderlichen Verkehr mit ihm. Zitat Ende.